ihr hört. Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 85. Mit Slim Rhodes, The Outsiders, Archie Chapp, Walter Davis Jr., The James Gang, ZZ Top, Black Oak Arkansas, Johnny Winter, Danny and the Juniors, The Hawks, The Del Vikings, The Silhouettes, The Fiestas, Walter Davis und Josh White. Curse your God and die, my Lord. The Lord God giveth, and the Lord God taketh away, my Lord. Blessed be the name of the Lord. Job said, woman, you talk like a foolish one. Job said, woman, you talk like a foolish one. My Lord, Job said, the Lord God giveth, and the Lord God taketh away. My Lord, blessed be the name of the Lord. I'm gonna have patience like Job. I wanna have patience like Job. My Lord, Job said, the Lord God giveth, and the Lord God taketh away. My Lord, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. '63 nahm der Blues-, Gospel- und Folksänger und Gitarrist Josh White seine letzten beiden LPs auf. Der Titel Job bezieht sich auf das Alte Testament und dort auf das Buch Hiob. Zur Erinnerung, Hiob, ein wohlhabender, gesunder und gottesgläubiger Mann, widerfahren durch den Teufel schwere Schicksalsschläge. Gott lässt sie zu, um dem Teufel zu zeigen, dass Hiob nicht nur an ihn glaubt, wenn alles glatt läuft, sondern an seinen Glauben auch weiterhin festhält, wenn sehr schlechte Zeiten nicht nur drohen, sondern real werden. Erstmal Cletus Rhodes oder kurz Slim Rhodes startet als Hillbilly-Gitarrist und Sänger. Als er mit Anfang 1955 zu Sun Records kam, fühlte er sich für den neuen Stil Rockabilly Rock'n'Roll schon etwas zu alt, wollte aber dennoch auf den Zug aufspringen. Deshalb holte er sich einen Sänger, der etwas wie Elvis klang, jedenfalls seiner Meinung nach, und Sonny Brooks hieß und der für den neuen Stil in dieser Band zuständig war. Take and Give wurde 1956 aufgenommen. 10 Jahre später nahmen die Outsiders Time Won't Let Me auf. get along. He wanna let me wait that long. He wanna let me wait that long. The Outsiders kam aus Cleveland, Ohio. 1966 war ihr großes Jahr. 4 Top 40 Hits. Time Won't Let Me war sogar in den Top 10. Britische Bands dieser Epoche, also Mitte der 60er Jahre, bezeichnete man als Beatbands oder in den Vereinigten Staaten als British Invasion, während die Amerikaner ihre eigenen Bands entweder als Garagenbands oder Blue-Eyed Soul bezeichneten. Für die Outsiders sind beide Begriffe doch recht zutreffend. Einordnen von Musik in unterschiedliche Stile und Richtungen kann hilfreich sein. Ob man dadurch dem einzelnen Interpreten immer gerecht wird, das steht auf einem ganz anderen Blatt. So war es 1968 nicht falsch, den Saxophonisten Archie Shepp in die Schublade Free Jazz zu stecken, wobei man dann aber hinzufügen sollte, dass der afroamerikanische Free Jazz sich oft auch dadurch vom europäischen oder japanischen unterschied, dass viele amerikanische Musiker noch im Blues und Gospel verwurzelt waren. Auf Damn If I Know aus dem Jahre 1968 kann man das sehr gut hören. Den Pianisten dieses Titels hören wir dann anschließend als Bandleader. Walter Davis Jr. veröffentlichte 1959 auf Blue Note Midi's Delight. An der Trompete Donald Byrd, am Altsaxophon Jackie McLean, Sam Jones und Art Taylor Bass and Drums. Am Ende von Framas musikalisches Fundbüro werde ich dann den Bluessänger und Pianisten gleichen Namens spielen. Und obwohl dieser vom Alter her der Senior sein könnte, handelt es sich dann doch wieder mal nur um eine Namensgleichheit.

Für die nächsten vier Titel bleiben wir in den USA, wechseln aber das Genre, nämlich Bluesrock aus Ohio und Südstaatenrock aus Texas und Arkansas. Wir beginnen die Viererrunde mit der James Gang, in der unter anderem Joe Walsh als Gitarrist und Sänger war, sowie der Schlagzeuger der Outsiders, Jim Fox. Die Outsiders hatten wir ja vor nicht so langer Zeit mit Time Won't Let Me gehört. Nach der James Gang ZZ Top, gefolgt von Black Oak Arkansas. Und der vierte im Bunde ist Johnny Winter aus Texas, Fast Life Rider aus dem Jahre 1969. Seems to me nasty. Don't believe what you say. We'll be right back. Wir hörten der Reihenfolge nach The James Gang, Walk Away aus dem Jahre 1971, ZZ Top von der ersten LP, Somebody Else, Been Shaking Your Tree 1970, danach Black Oak Arkansas, Hot and Nasty 1971 und unverkennbar Johnny Winter, Fast Life, Rider 1969. In den 70er und 80er Jahren war Hip-Hop eine Jugendkultur, die irgendwann dann auch den Weg nach Europa schaffte und hier Wurzeln schlug. Der Doo-Wop war speziell in der zweiten Hälfte der 50er Jahre auch mal eine Jugendkultur, als sich plötzlich lauter junge Sänger als Gruppen zusammentaten. Diese Jugendkultur schwappte damals nicht rüber nach Europa. Philadelphia war eine Hochburg dieses neuen Stils. 1957 spielten Danny and the Juniors At the Hop ein. Das wurde ein Hit. 1955 versuchten die Hawks aus New Orleans mit der Dave Bartholomew Band ebenfalls in die Charts zu kommen, was nicht gelang. New Orleans war definitiv keine Hochburg des Doo-Wop It's Too Late Now. The Del Vikings kam zwar nicht aus Philadelphia, aber immerhin aus Pittsburgh. Das lag und liegt meines Wissens immer noch in Pennsylvania. Whispering Bells kam 1957 in die Top 10. Die Chiolettes dagegen kamen aus Philadelphia und hatten eine Nummer 1, genau wie Danny and the Juniors. Die Siolettes waren allerdings eine rein schwarze Formation, im Gegensatz zu Danny and the Juniors, die weiß waren, oder The Vikings, die beides waren. Chicken at the hop, hop, hop, hop. Do the dance sensations that are sweeping the nation at the hop, hop, hop, hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Oh baby, let's go to the hop. Oh baby, let's go to the hop. Come on, let's go to the hop. Well, you can swing it, you can groove it, you can really start to move it at the hop. It's too late now. It's too late now. It's too late now. are you talking out your head? What would you say? It's too late now. What would you say? It's too late now. What would you say? It's too late now. for me. I then go back to the house. I hear the woman smile, preaching and crying, telling me that I'm lying about a job that I never could find. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, Lord. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, Lord. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, Lord. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, Lord. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, Lord. Soeben gehörte Song aus dem Jahre 1959 war von den Fiestas aus Newark, New Jersey, das ebenso wie New York City damals eine Doo-Wop-Metropole war. Jetzt folgt noch ein letzter Titel. Ich verabschiede mich schon mal. Danke für die Aufmerksamkeit, sagt Frank Matthias. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß jetzt mit dem Blues-Sänger und Pianisten Walter Davis, der 1939 Call Your Name aufnahm. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, Frank Matthias. Have you ever been low and sparing? My man, you didn't know what was on your mind. Have you ever been low in spirit and you didn't know what was on your mind? Lord, it hurt you so bad sometimes. Lord, you just couldn't keep from crying. The house where you are living, it don't look right no more. You were living, it don't even look right no more. And you can't find no consolation nowhere in the world you go. And you wonder, what did you ever do to make your poor heart ache and pain? What did you ever do to make your poor heart ache and pain? Lord, it hurt you so bad to hear somebody call with a so-and-so name. I look for you Sunday morning, tell my name in the afternoon. Look for you Sunday morning, tell me my name in the afternoon. Well, I hope you'll be here Tuesday morning, hope you will be here Tuesday morning soon. If I don't ever see you no more, please drop me a postcard. If I don't ever see you no more, please drop me.